Hallo, Sie da, stehen bleiben. Kriminalpolizei, Personenkontrolle. Ja, was ist los? Stellen Sie sich mal an die Wand, machen Sie Beine breit, Arme auseinander, was auf, das? Los, nicht diskutieren, einfach machen. Ja, was soll das aber? Können Sie mir mal sagen, was ich gemacht habe? Weiß ich noch nicht, ich muss Sie erstmal durchsuchen und dann sehen wir weiter.